Deutschlandfunk Soundcheck. Sie hören nicht nur die Seele von Country und Western Musik mit der Pedal Steel Gitarre. Keine Country Musik also, das wäre simpel gewesen. Sie gehen ans Regal, ziehen ein paar CDs raus und fangen bei Bob Wills bzw. dessen Steeler an und gehen dann über Hank Williams, sagen wir, dann Bill Haley und dann durch die 60er. Zwar wird hier und da das Country-Idiom zu erkennen sein, aber sonst Songs von Interpretinnen und Interpreten und Bands, die im Prinzip kein Country gemacht haben und es immer noch nicht tun. Und doch war eine Pedal Steel dabei. Kurz zur Erklärung, während des Ersten Weltkrieges sowie danach kam die Steel-Gitarre bzw. die Lap-Steel in die USA aus Hawaii und erfreute sich schnell großer Beliebtheit in den USA natürlich, in der Country-Musik vornehmlich. Die Steel bzw. Lap-Steel war eine Gitarre ohne Hals, lag meist auf den Knien der Spieler und mittels einer Flasche, eines Flaschenhalses oder einer Zange oder eines Messers wurden diese wunderbaren jaulenden Geräusche erzeugt. Doch bald waren die Spieler mit diesem Instrument unzufrieden, weil es ihnen lediglich eine einzige Stimmung bot. Dann kam jemand auf die Idee, mittels eines Bindfadens an eine Saite sowie am Zeh befestigt, besagte Saite zu ziehen und zu dehnen und in Schwingung zu bringen. Diese Stimmung konnte ein wenig verändert werden und daraus entwickelte sich die Pedal Steel Guitar. Ein Kasten auf 4 Ständern, 8, 10, 12 Saiten und ein kompliziertes mechanisches Metallgestänge nach unten hin, die Pedale. Mit diesen konnte, wenn man sie mit dem Fuß trat, die Saitenlänge verändert werden. Kniepedale kamen hinzu und gespielt wurde mit der Steel Bar. Ein Rundling aus Glas oder Metall. Das alles noch vor dem Weltkrieg II. Und die Saiten schlug man an. Natürlich macht man heute noch so. Noch wunderbarere Geräusche. 2 Stunden lang jetzt, den Titel noch einmal, nicht nur die Seele von Country und Western, Musik mit der Pedal Steel Gitarre, Mikrofon ist Knut Benzner, guten Abend und den Anfang macht Sting. Kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. Friend of mine, he said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. So my lawyer, the good news, he got me joint custody and legal separation. I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars. Try and find an answer in my life. I chose a star for me. I chose a star for him. I chose 2 stars for my kids and 1 star for my wife. So made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. Everybody knows that we can't afford to do, but babysit sometimes. So that friend of mine, he said, you look different somehow. I said, everybody's got to leave the darkness sometimes. I said, I'm so happy that I can't stop crying. Sting also, der Sting, der mal bei Police gesungen und Bass gespielt hat mit einem Song, der heißt ganz einfach I'm so happy I can't stop crying und darüber singt, er hat sich getrennt von seiner Frau und naja, er kann sich das Lachen nicht verkneifen. Ein Song aus dem Jahr 1996, Mercury Falling hieß die CD und BJ Cole ist der Pedal-Stealer gewesen, ein Beispiel dafür. Dass jemand wie Sting, der nun wahrlich keine Country-Musik gemacht hat, weder mit Police noch Solo, solch einen Song aufgenommen hat, den er auch selber komponiert hat. Wir gehen ein Stückchen zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1973, da erschien ein Album, ein richtiges Album noch, der Beach Boys, das hieß Holland. Es hieß Holland, weil es in Holland produziert worden ist. Brian Wilson saß zu Hause in Los Angeles, vielleicht nicht gerade am Strand, auf jeden Fall in Los Angeles, und hat per Telefon die Aufnahmen überwacht. Und was daraus kam, ist mit das beste Album der Beach Boys geworden, Holland. Und wir hören einen Song, California Saga, California. Und was hören Sie? Gleich eine Pedal Steel. Get yourself. Boss Skaggs ist das gewesen, von seiner LP Moments, auch Anfang der 70er Jahre erschienen. Und man hat halt das Glück, dass man die Lieder ins Radio bringen kann, von denen man immer mal wollte, dass sie im Radio gespielt werden. John McPhee ist der Pedal-Steel-Gitarrist in diesem Fall gewesen. John McPhee, nicht verwandt mit Christine McVie. John McPhee schreibt sich Mac, ist klar, im C und dann F-Doppel-E. John McPhee ist damals, Anfang der 70er, sagen wir, freier Pedal-Steel-Gitarrist gewesen, hat hier gespielt und da gespielt und dann war er Bandmitglied der Doobie Brothers. Und die Doobie Brothers haben, ich glaube, 1980 eine Doppel-Live-LP veröffentlicht, die hieß Farewell Tour, weil sie anschließend nämlich aufgelöst haben. Das aus dieser Auflösung nichts geworden ist, das wissen wir seit letztem Jahr, als die Doobie Brothers wieder einmal eine CD veröffentlicht haben. Aber wie gesagt, wir sind in dieser Zeit, in damals, also vor 20 Jahren. Und da ist ein Song auf dieser Doppel-Live-LP, der heißt South City Midnight Lady. Und auf diesem Song hat besagter John McPhee ein wunderbares Solo, die Doobie Brothers und South City Midnight Lady. die Doobie Brothers. It was off the desert road, 14 miles up in the canyon I was born. Where the rocks were piled up high, and when the sun went down, it looked like big old monsters. You could yell out your whole name, and the echo would come back crystal clear. And the silence was so deafening, I could hear it like thunder in my ears. I still taste the sweet cool water as it bubbled out to quench the burning sand. And the cottonwood stood trembling as the desert wind blew soft across the land. Somewhere far away a coyote called out his mournful ghostly song. Childhood would be gone. Can a man ever go back home again? Can a man ever live that way again? Windmill made a groan as it turned around to face the cold of the night. The proof of all existence crackled warm from the flickering firelight. And the stars were so perfect that I wondered, might this all just be a dream? This all-alone place really be as magic as it seems? Can a man never go back home again? Can a man ever live that way again? Das war schon irgendwie Country, aber eigentlich dann doch nicht. Das waren auf jeden Fall die Flying Burrito Brothers von der LP Flying Again. Damals mit folgender Besetzung: Gib Gilboa, Chris Etheridge, Joe Scott Hill, Jim Parsons und Sneaky Pete. Sneaky Pete Kleino, das ist der Pedal-Steel-Gitarrist gewesen. Wenn es die Flying Burritos noch gäbe, wäre er es wahrscheinlich immer noch. Er hat bei den Birds gespielt und er hat eigentlich bei allen gespielt. Sneaky Pete ist wahrscheinlich der Pedal-Steel-Gitarrist des sogenannten Country Rocks Ende der 60er, Anfang der 70er und durch die 70er hindurch gewesen. Wir hören ihn am Ende der Sendung, also um kurz vor drei, noch einmal diesen Sneaky Pete Kleino mit einem Lied von Little Feat, mit dem Lied von Little Feat, und machen jetzt weiter mit Steely Dan mit einem Song der LP Countdown to Ecstasy. Damals spielte Jeff Skunk Baxter noch bei Steely Dan Gitarre und halt Pedal Steel. Razor Boy heißt dieser Song. Steely Dan und Razor Boy. I hear you are singing a song of the past. Steely Dan und Razor Boy und Jeff Skunk Baxter spielte, wie gesagt, Pedal Steel. War Steely Dan die Avantgarde, damals die Avantgarde Anfang der 70er und durch die 80er hindurch der Rock'n'Roll-Musik, kann sein, die Band, die wir jetzt hören, war ganz gewiss nie die Avantgarde, sondern ist immer zuständig für Rhythm and Blues gewesen. Es sind die Rolling Stones und der Song, der heißt Far Away Eyes von der LP, es war auch noch eine LP, Some Girls, und Ron Wood spielte ein bisschen Pedal Steel, und ansonsten ist der Song, den Mick Jagger da singt, nicht so ganz ernst gemeint. Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station, and the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late. And I thought, by the time I got there, she'd be off with the nearest truck driver she could find. Much to my surprise, there she was, sitting in the corner. Little Larry, the girl with faraway eyes. Well, Rolling Stones als Country Band und Ron Wood ist der gewesen, der Pedal Steel Guitar spielte. Wir bleiben bei Ron Wood, diesmal mit einem Song von Rod Stewart. Die hatten ja schließlich auch mal eine Band zusammen. Und der Song, der heißt ganz einfach Mandolin Wind, Rod Stewart und Ron Wood. Except, of course, my steel guitar.

Sie hören das nochmal zu Ihrer Information. Nicht nur die Seele von Country- und Western-Musik mit der Pedal-Steel-Gitarre. Das war nicht Country und Western, das war Gospel. Und zwar von einem Sampler mit dem Titel Overcome, Preaching in Rhythm and Funk. Das ist ein Sampler, auf dem in diesem Fall 13 Gospels zusammengetragen sind. Und es geht eben um diese spezielle Art von Musik. Und in Florida, so sagt das Booklet dieses Samplers, ist es schon sehr früh üblich gewesen, mit einer Pedal-Steel-Gitarre in der Kirche oder beim Gospel oder wo auch immer, also eben da bei dieser Musik zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber es soll so gewesen sein und warum soll man diesem Booklet nicht glauben. Also Pedal-Steel und Gospel. Die Band, die da eben gespielt hat, die hießen die Campbell Brothers featuring Katie Jackson. Und die Campbell Brothers, das sind immerhin zwei, und Katie Jackson ist die Dame, die gesungen hat. Wir bleiben in der schwarzen Musik, nennen wir es mal so. Larry Garner ist ein Blues-Gitarrist und Blues-Sänger, kommt aus Baton Rouge, somit aus Louisiana. Und vor einigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, vor 4-5 Jahren hat er eine CD gemacht, die nannte er Baton Rouge, also da kommt er halt her. Und da sind zwei Songs dabei mit einer Pedal eines gewissen Richard Comeau. Kenne ich nicht, aber auch nicht weiter wild. Auf jeden Fall Pedal Steel und Blues geht auch. The Road of Life, Larry Garner. Choices. Make choices you'll be proud on. You can get up, get back on. Larry Garner, The Road of Life hieß dieser Song. Es gibt noch einen Stealer im Blues, der heißt Freddie Roulette. Und Freddie Roulette hat vor wenigen Jahren eine CD gemacht, die nannte er Spirit of Steel. Steel natürlich mit Doppel-E. Und da brachte er das Kunststück fertig, ein paar Stile miteinander zu verknüpfen. Blues, das sagte ich, aber eben auch Jazz. Da ist ein Song dabei gewesen von Horace Silver zum Beispiel. Der Song von Horace Silver, Song for My Father. Aber wir hören einen anderen, einen, der in der Tat so eine Art Blues ist, beziehungsweise nicht eine Art, sondern er ist ein richtiger Blues von Willie Copps und Alice McDaniels geschrieben. Und der heißt You Don't Love Me, Yes I Know, Freddie Roulette. I get my hat and go. get my hat on and go.